Die American International Group sprengt alle Dimensionen. Der Verlust der AIG von knapp 100 Milliarden Dollar ist Rekord in der amerikanischen Unternehmensgeschichte. Fast 62 Milliarden Dollar, das sind knapp 49 Milliarden Euro, entfielen dabei auf das letzte Quartal. An der Börse ist der stolze Versicherungskonzern, einst Vorbild für die Wettbewerber wie auch die Deutsche Allianz, nur noch 1 Milliarde Dollar wert. Und doch pumpt der amerikanische Staat weitere 30 Milliarden Dollar in den Konzern, womit sich die Staatshilfen inzwischen auf 180 Milliarden Dollar summieren. Umgerechnet sind das 143 Milliarden Euro. Und noch eine letzte Zahl zur Veranschaulichung. Diese Staatshilfen entsprechen knapp dem Bruttoinlandsprodukt von Irland. Das liegt nämlich bei 151 Milliarden Euro. Angesichts der immensen staatlichen Hilfen sind inzwischen diese Relationen etwas verloren gegangen. Begründet wird die Notwendigkeit staatlicher Hilfe immer mit der Systemrelevanz der Institute. Bei dem einst größten Versicherungskonzern der Welt ist diese Systemrelevanz sicher unbestritten, zumal gerade die Amerikaner wohl kaum das Risiko eingehen wollen, einen zweiten Fall Lehman zu provozieren. Systemrelevanz kann man der AIG also nicht absprechen, wenn es schon des Gegenwerts fast des Bruttoinlandsprodukts von Irland bedarf, um ein einzelnes Unternehmen abzusichern, dann kommt man jedoch in Zweifel, ob dieses System das wirklich wert ist. Zumal die Kosten für diese Rettungsaktionen zunächst einmal der Steuerzahler tragen muss. Die Finanzwirtschaft liegt da nieder, kommt aus ihrer Schockstarre nicht heraus, trotz der milliardenschweren Zuwendungen weltweit. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass die Institute sich jetzt voll auf den Staat verlassen. Dessen Hilfe gibt es zwar auch nicht unentgeltlich. Auch der Staat verlangt Zinsen und Gebühren dafür, die aber sind offenbar immer noch günstiger als das, was am Markt für entsprechende Summen zu entrichten wäre. Die muss der Staat aber nach Ende der Krise einfordern. Ob eine völlige Systemabkehr die Lösung für die jetzigen Probleme wäre, ist zweifelhaft. Noch denkt man in den Volkswirtschaften allenfalls an Evolution und nicht an Revolution. Derzeit bleibt tatsächlich nur Schadensbegrenzung und damit eine konservative Herangehensweise. Letztlich wird vor allem die Marktpsychologie die Krise überwinden helfen. Das dürfte dann geschehen, wenn klar wird, dass der Markt die Bewertung einzelner Papiere stark nach unten verzerrt hat. Wenn diese Werte wieder realistischer eingeschätzt werden, dann hat sich das System an sich bewährt. Denn dann können diese Papiere auch wieder, womöglich mit Gewinn, verkauft werden. Wenn das mittelfristig nicht gelingt, muss man aber wohl die Systemfrage stellen.